Moritz, möchtest du uns nicht erzählen, was in dieser SMS stand? Ruf mal alle an, laut vor, bitte. Okay. Moritz, dein Penis ist so klein! Bist du wieder mal in dieser komischen Bandprobe mit den abgefuckten Sechs?